Mein Name ist Philipp Moritz und das sind die aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis. Auftakt der Herberge zur Heimat, Fazit Kreisjugendfeuerwehrzeltlager und Zeugensuche der Polizei. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Der Europäische Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen, kurz EHAB, soll die Zahl der von Armut gefährdeten Menschen reduzieren und deren soziale Integration verbessern. Dem Verein Herberge zur Heimat Nienburg wurde für die Region Nienburg das Projekt Teilhabe in der Peripherie, Inklusion von besonders Benachteiligten auf dem Lande bewilligt. Der Verein intensiviert damit das Beratungs- und Unterstützungsangebot seiner Beratungsstelle Wohnwege. Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit Bedrohte sollen an das reguläre Hilfesystem angebunden werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Am vergangenen Sonntag endete das Kreisjugendfeuerwehrzeltlager 2016 in Münchenhagen. Organisatoren und Teilnehmer hatten besonders unter den starken Regenfällen an den ersten Veranstaltungstagen zu leiden. Nun beginnen die Planungen für das kommende Jahr. Dann wird das Zeltlager in Stolzenau stattfinden. Zukünftig müsse man sich auf extreme Wetterlagen einstellen, so Pressesprecher Marc Henkel. Also die Gespräche mit Stolzenau selber, mit der Ortsfeuerwehr, die fangen erst in circa 4 Wochen an. Dann fangen wir also mit den Planungen an für 2017. Wenn es das gleiche Areal sein sollte wie vor einigen Jahren, dann werden wir nicht großartig Probleme bekommen. Aber wir werden mit allen Gesprächen suchen und auch dementsprechend auch vorbereitet sein. Gestern wurde am Amtsbogen in Nienburg auf dem dortigen Parkplatz vor dem Kreishaus ein blauer 1er BMW von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer im hinteren rechten Radkasten und der Felge beschädigt. Die Tatzeit liegt zwischen 17 und 18.30 Uhr. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg zu melden. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.